das Wasser glitzert, denn die Sterne so hell. Plötzlich brodelt die See, Wellen, die hochschlagen. Es ist, als wollte das Meer sein Leid mir klagen. Schulden ihre Leiber und Gesichter. Die Schritte schwer. Sie kehren wieder zurück. Ein gigantisches Millionenheer. Ein allerletztes Mal setzen sie sich mit uns fürs Vaterland. Mit uns, das Vaterland.